Zum Weltwassertag fand am 22. März in der Stadt Zhongjin, Bezirk Nordhangyong, ein Seminar statt. Daran nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, wie des Ministeriums für Kommunalwirtschaft und des großen Studienpalastes des Volkes und die Werktätigen der Stadt, der interimistische Geschäftsvertreter des UN-Kinderhilfswerkes und die Mitarbeiter der verschiedenen ausländischen Botschaften in der TVRK teil. Im Seminar gab es die Diskussionsbeiträge nach den Reden. Und da wurde der koreanische populärwissenschaftliche Film Freispiegelwasserwerk vorgeführt. Am gleichen Tag wurde in der Stadt Höryong vom Bezirk Nordhangyong ein Grundstein für das Projekt des Freispiegelwasserwerkes gelegt, das mit Hilfe des UN-Kinderhilfswerkes gebaut wird.